1. Gott, der Herr, verkündet, dass das nach Osten ausgerichtet Tor des inneren Vorhofs waren der sechs Werktage Jesklesen bleiben muss, jedoch am Sabbat und am Neumontag Jeffnet werden soll. 2. Der First soll die Vorhall des Tors von Osten betreten und am Topfassen stehen bleiben, waren die Priester sein Brand und Heilsopfer vorbereiten, Danach soll er und der Schwell anbeten und hinausgehen, wobei das Tor bis zum Abend offen bleibt. 3. Und den Sabbaten und Neumontagen soll auch das einfach Volk am Eingang Diocese Tors zusammenkommen, im gemeinsam vor Gott ihr Anbeten zu verrichten. 4. Das Brandopfer, welches der Frustum Sabbat für Gott dazu bringen hat, muss aus sechs makellosen Lammen und einem fellefreien Widder bestehen. 5. Zusatzlich soll er ein Speisapfer von einem Efergetraid für den Widder und ein freigewalt Mensch für die Lammer geben, irgend durch ein Hin all für Jeds Efer. 6. Am Tag des Neumann sind ein junger Steier, sechs Lammer und ein Widder vorschrieben, wobei LTR 1 jeglichen Makel sein müssen. 7. All Speisapfer muss Jewels ein Efer für den Steier und den Widder soe ein Angemessen Mensch für die Lammer bereitstellen, wobei stets ein Hin all pro Efer hinzuzufügen ist. 8. Wenn der Frust den Tempelbereich betritt, muss er den Weg durch die Vorhall des Tors nehmen und diesen auf demselben Weg auch wieder verlassen. 9. Wenn das Volk zu den Festzeiten erscheint, muss jeder, der durch das Norte eintritt, durch das Sutter hinausgehen und umgekehrt, niemand darf durch das Elbe Tor zu rückkehren, durch das gekommen ist. 10. Der Frust soll sich dabei mitten unter das Volk mischen, so dass gemeinsam mit den Gläubigen den Raum betritten den Ort zur Gleichen sieht wieder verlässt. 11. Bei den großen Festen und Feierlichkeiten gelten einheitlich Mass für die Speisapfer, nämlich ein Efer pro Steier oder Widder soe ein beliebig Mensch für die Lammer, stets kombiniert mit all. 12. Falls der Frust ein freiwilliges Brandy oder Heilsopfer darbringen mokti, soll man im das Oster offnen, damit sein Zeremonie wiem Sabbat durch führen kann, bever das Tor nach seinem verlassen wieder Jesklesen word. 13. Jeden Morgen muss ein Einjariges, Fellefreis Lamm als Regelmassages Brandopfer für Gott vorbereitet und dargebracht werden. 14. Zusatzlich zum Lamm ist jeden Morgen ein Speisapfer aus einem Sechstel Efer Mehl und einem Drittel Hin unser Befugtang des Mehls als dauerhafte Vorschrift dazu bringen. 15. Auf dies Weise sollen das Lamm, das Speisapfer und das all jeden Morgen one Unterbrechung als Regelmassages Brandopfer bereitgestellt werden. 16. Gott, der Herr, bestimmt, das Geschenk, die der Frust aus seinem Grundbesitz und sein Sohn macht, dauerhaft in deren Eigentum übergehen und als erbe verbleiben. 17. Sollt ihr jedoch einem seiner Diener ein Stück Land schenken, so gehort es diesem nur bis zum Jahr der Freilassung, Wannekessen den Fürsten zu Rückfalt, ne das erbe seiner Son ist unantastbar. 18. Der Fürst darf dem Vokinen Grundbesitz durch Gewalt wegnehmen, ob soll lediglich sein eigenen Son aus seinem Besitz ausstatten, damit niemand aus dem Vok von seinem Rechtmassagen erbe vertrieben word. 19. Danach ferti mich der Begleiter durch den Eingangen der Seat des Tors zu den Heiligen Roman der Priester, die nach Norden ausgerichtet waren, wo ich am westlichen End einen freien Platz sah. 20. Erklart mir, dass dies der Ort sei, und dem die Priester die should wun sundop for caution und die spies at for backken, damit dies Heiligen Gaben nicht in den Osseren Vorhof gebracht werden müssen. 21. Anschließend führte er mich in den Osseren Vorhof und sagte mir, dass sich in Jeder der Weihe Ecken des Hofs ein weiterer kleiner Vorhof befand. 22. Dies via kleinen Hof in den Ecken hatten all die Gleichen abmessengen, namlich ein Lange von 40 Ellen und ein Breit von 30 Ellen. 23. In jedem dieser via Hof verlief ein Mauer aus Stein, und deren. Unterem Rand ringsum Kochstellen fest in das Mauerwerk einsport wären. 24. Sagt zu mir, dass dies die Kuchen seien, in denen die Diener des Tempels die Schlachtopfer zubereiten, die das Volk als Gaben darbringt.